reinte die Taschen. Erdbeeren, Bällchen und du, so kannst dich finden. Weit ist die Feder an meinem braunen, braunen Hut. Schwarz ist das Pulver und rot ist das Blut. Reiten, reiten, reiten die Maschinen.